Ich dank dir, Herr, dass meine Last ich werfen darf auf dich. Denn du verheißt in deinem Wort zu tragen sie für mich. Ich will dich lieben mehr und mehr und halten fest an dir, ja, folgen treu an deiner Hand, weil ich im Kampf hier. Ob schwer versucht, ich traue dir, dies eine kann ich tun. Du führst mich sicher bis zum Ziel, drum will ich in dir ruhen. Ich will dich lieben mehr und mehr und halten fest an dir, ja, folgen treu an deiner Hand, weil ich im Kampf hier. Ob auch der Teufel es versucht zu fällen, meine Seele in tiefer Demut, Herr, ich dir im Wohltun sie empfehl. Ich will dich lieben mehr und mehr und halten fest an dir, ja, folgen treu an deiner Hand, weil ich im Kampf